greit, wis sy so schön und weit. Die Mari geht am Brunnen frei und hängt da knurr und flasch mit mir. Die Mari und die greit, wis sei so schön und weit. Die Mari geht am Brunnen frei und hängt da knurr und flasch mit mir. Das sei so schön und mein, die Mari ist so schön, die Grein doch so dick und sei. Die Mari und die Grein, das sei so schön und mein, die Mari ist so schön, die Grein doch so dick und sei. Die Mari und die Grei, das sei so schön und mein. Die Mari kann gut stricken, die Grei, die kann nicht.